Aufgabe 7a. Wortpaare. 1. Stehen. Aufstehen. 2. Kommen. Bekommen. 3. Kaufen. Verkaufen. 4. Kaufen. Einkaufen. 5. Kommen. Ankommen. 6. Zahlen. Bezahlen.